Unter den Ortsnamen konnte man sich kaum was vorstellen. Also Leningrad und Moskau, das wusste man. Aber all die anderen Namen, die Städte und Flüsse, die da dauernd genannt wurden, das ging ja anfangs stündlich. Die Fanfare, und immer waren Hunderte von Geschützen erbeutet und Tausende von Panzern vernichtet und Hunderttausende von Gefangenen gemacht worden.